Während sich nun der Krieg zwischen dem Hause Sauls und dem Hause David lange hinzog, wurde David immer mächtiger, das Haus Sauls aber immer schwächer. In Hebron wurden Davids Söhne geboren, sein Erstgeborener war Amnon, von Ahinom aus Jezreel, sein zweiter Kiliab, von Abigail, dem Weibe des Karmeliters Nabal, der dritte Absalom, der Sohn Machas, der Tochter des Königs Talmai von Gesur, der vierte Adonia, der Sohn Haggits, der fünfte Sephatia, der Sohn Abitals, der sechste Jitrim, von Davids Weibe Igla. Diese wurden David in Hebron geboren. Während nun der Krieg zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids währte, stand Abner dem Hause Sauls kräftig zur Seite. Nun hatte Saul ein Kebsweib namens Rizpa, eine Tochter Ajas, gehabt. Da fragte Sauls Sohn Esbal Abner, warum bist du zu meines Vaters Kebsweib gegangen? Über diese Frage Esbals erzürnte sich Abner heftig und er rief, bin ich denn ein judäischer Hundskopf? Heute übe ich Liebesdienste an dem Hause deines Vaters Saul gegenüber seinen eigenen Angehörigen und Freunden und habe dich nicht in Davids Hände geraten lassen, und heute machst du mir Vorwürfe um eines Weibes willen. Gott tue Abner dies und das, was Jahwe David zugeschworen hat, werde ich an ihm erfüllen, ich werde das Königtum dem Hause Sauls abnehmen, um Davids Thron über Israel und Juda aufzurichten von Dan bis Beerseba. Jener vermochte Abner aus Furcht vor ihm kein Wort zu erwidern. So schickte denn Abner Gesandte zu David nach Hebron mit der Botschaft, wem gehört das Land? Damit wollte er sagen, schließe einen Vertrag mit mir, so werde ich dir Beistand leisten, dass du ganz Israel auf deine Seite bringst. Jener gab zur Antwort, gut, ich schließe einen Vertrag mit dir, nur stelle ich dabei eine Forderung an dich, nämlich, du trittst mir nicht unter die Augen, ohne dass du Sauls Tochter Michal mitbringst, wenn du herkommst, um mir unter die Augen zu treten. Aber David schickte Gesandte an Sauls Sohn Esbal mit der Forderung, gib mein Weib Michal heraus, dass ich mir um den Preis von 100 Philister Vorhäuten gefreit habe. Da schickte Esbal hin und ließ sie ihrem Gatten Paltiel, dem Sohne des Leis, wegnehmen. Ihr Gatte gab ihr das Geleite und folgte ihr unter beständigem Weinen bis Bahurim. Hier rief Abner ihn an, fort. Geh heim. Da kehrte er heim. Nun hatte Abner mit den Vornehmsten in Israel Verhandlungen gepflogen und ihnen vorgehalten, schon längst habt ihr David zum König über euch begehrt, so führt es denn jetzt aus, denn Jahwe hat David zugesagt. Durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel aus der Gewalt der Philister und aller ihrer Feinde befreien. Ebenso sprach sich Abner gegen die Benjaminiten aus und machte sich außerdem auf den Weg, um David in Hebron die Willensmeinung Israels und des ganzen Stammes Benjamin zu eröffnen. Als nun Abner in Begleitung von 20 Männern zu David nach Hebron kam, veranstaltete David für Abner und die ihn begleitenden Männer ein Gastmahl. Da sprach Abner zu David, ich will mich auf den Weg machen und um den König, meinen Herrn, das ganze Israel scharen, dass es einen Vertrag mit dir schließt, dann kannst du König sein, soweit als du irgend Lust hast. Danach entließ David Abner, und er ging unbehelligt hinweg. Plötzlich aber kamen Davids Krieger mit Job von einem Streifzug heim und brachten reiche Beute mit, während Abner schon nicht mehr bei David in Hebron war, sondern jener ihn unbehelligt hatte ziehen lassen. Als nun Job mit der ganzen Truppe, die mit ihm gewesen war, heimkam, hinterbrachte man Job, Abner, der Sohn Ners, hat den König besucht, und er hat ihn unbehelligt wieder ziehen lassen. Da ging Job zum König und sprach, was hast du getan? Also Abner hat dich besucht, warum hast du ihn denn wieder davon ziehen lassen? Merkst du nicht, dass Abner, der Sohn Ners, nur gekommen ist, um dich zu hintergehen und dein Tun und Lassen und alles, was du unternimmst, zu erkunden? Und als Job David verlassen hatte, schickte er Abner Boten nach, die holten ihn von Bohasira wieder zurück. Ohne dass David darum wusste. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, nahm ihn Job beiseite in einen Winkel des Tors, um vertraulich mit ihm zu reden, und stach ihn hier in den Leib, dass er starb, zur Rache für das Blut seines Bruders Asahel. Als David es nachträglich erfuhr, rief er aus, ich und mein Königtum sind für immer unschuldig vor Jahwe an dem Blut Abners, des Sohnes Ners. Möge es zurückfallen auf das Haupt Joabs und auf seines Vaters ganze Familie, und mögen in Joabs Familie kein Ende nehmen solche, die an Fluss und Aussatz leiden, Leute, die sich auf Krücken stützen, die durch Schwert fallen oder denen es an Brot fehlt. Job und sein Bruder Abisai hatten nämlich Abner ermordet, weil er ihren Bruder Asahel bei Gibeon im Kampfe getötet hatte. Und David gebot Job und seiner gesamten Umgebung, zerreißt eure Kleider, gürtet euch herene Gewänder um und geht wehklagend vor Abner her. Der König David aber schritt hinter der Bahre her, und als man Abner in Hebron begrub, weinte der König gegen Abners Grab hin laut auf, und die Volksmenge weinte gleichfalls. Sodann dichtete der König auf Abner folgendes Klagelied: Musste Abner den Tod eines Gottlosen sterben, deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße nicht in Fesseln geschlagen, wie einer vor Ruchlosen fällt, bist du gefallen. Da weinte die Volksmenge noch mehr um ihn. Während es noch Tag war, kam dann die Volksmenge, um David zu nötigen, dass er etwas genieße. Aber David schwur, Gott tue mir dies und das, wenn ich vor Sonnenuntergang Brot oder irgendetwas sonst genieße. Als dies die Volksmenge wahrnahm, gefiel es ihr wohl, überhaupt gefiel alles, was der König sät, der Volksmenge wohl. Damals überzeugte sich die Volksmenge und ganz Israel, dass die Ermordung Abners, des Sohnes Ners, nicht vom König ausgegangen war. Auch äußerte der König gegen seine Umgebung, wisset ihr nicht, dass heute ein Fürst und Großer in Israel gefallen ist? Ich aber bin heute, obwohl zum Könige gesalbt, schwach, während diese Leute, die Söhne der Zeruja, in ihrer Gewalttätigkeit mir überlegen sind. Möge Jahwe dem, der den Frevel begangen hat, seinem Frevel gemäß vergelten.